SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Heute steht auf dem Programm Drei alte Männer von Gottfried Benn in einer historischen Monoaufnahme aus dem Jahr 1956. Wir setzen damit unsere Reihe fort, die unter dem Motto SWR Klassiker online steht. In loser Folge wiederholen wir hier literarische Hörspiele aus den Archiven des Süddeutschen Rundfunks und des Südwestfunks. Für Interessierte auch online stellen zu dürfen. Was vielleicht nur wenige wissen, nur über die erneute Ausstrahlung im Radio ist es urheberrechtlich möglich, die Hörspielschätze aus dem Archiv zu bergen und dem User im Internet für gut ein Jahr zum zeitunabhängigen Hören zur Verfügung zu stellen. Eine der Legitimationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist nicht zuletzt seine Rolle als Produzent von Kulturgütern, für die er Autoren, Komponisten, Regisseure und Schauspieler verpflichtet und nicht zuletzt auch honoriert. Eine Entdeckung ist die SWF-Fassung von Gottfried Benns Drei alte Männer aus dem Jahr 1956. Benn notierte unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Der Ruhm hat keine weißen Flügel, sagt Balzac. Aber wenn man, wie ich, die letzten 15 Jahre lang von den Nazis als Schwein, von den Kommunisten als Trottel, von den Demokraten als geistig Prostituierter, von den Emigranten als Renegat, von den Religiösen als pathologischer Nihilist öffentlich bezeichnet wird, ist man nicht so scharf darauf, wieder in diese Öffentlichkeit einzudringen. Unter diesem Eindruck schrieb der 52-jährige Gottfried Benn 1948 den als Gespräche ausgewiesenen Text »Drei alte Männer«, den bereits ein Jahr später das Hörspiel von Radio Bremen inszenieren ließ, jedoch in stark gekürzter Version. Diese Fassung ist bekannt und auch als Hörbuch veröffentlicht. Viel weniger bekannt hingegen ist die textlich nur gering gekürzte Hörspielfassung, die beim Südwestfunk mit Sitz in Baden-Baden 1956 entstand. Dieses Mal anlässlich des Todes von Benn. Sie wurde vom Schriftsteller und damaligen Rundfunkredakteur Horst Krüger initiiert, der auch das Vorwort spricht. Benn, zuvor heftig geschmäht, galt inzwischen als bedeutendster zeitgenössischer Dichter deutscher Sprache. Worum geht es in dem Text? Um drei Herren, die bei Tabak und Alkohol nihilistisch wie sprachmächtig über Sinn und Relevanz des Lebens monologisieren. Vergangenheit und Gegenwart illusionslos dechiffrieren, jeder religiösen Erlösung widerstehen und sich vital dem Augenblick des Lebensgenusses und der Kunst hingeben. Hören Sie als Kleinod aus dem SWR-Archiv Drei alte Männer von Gottfried Benn mit einem Vorwort von Horst Krüger. In der Regie von Gerd Westphal sprechen Ernst Ginsberg, Paul Hoffmann und Kurt Ebbinghaus. Verehrte Hörer, vor wenigen Wochen noch konnte Gottfried Benn, der Berliner Arzt und Lyriker, Essayist und Schriftsteller, zu seinem 70. Geburtstag die späte Anerkennung, ja Rühmung der literarischen Welt entgegennehmen. Nun ist er, ähnlich wie Thomas Mann und Ernst Robert Curtius, gleich nach den glanzvollen Tagen der Ehrung verschieden. Der Tod, der neben der Krankheit und Schönheit immer sein Thema war, hat ihn eingeholt. Sein dunkler Traum ist Wirklichkeit geworden. Jetzt kommt die Nacht. Benn ist nie ein Dichter der Menge, der großen Öffentlichkeit, des breiten Erfolges gewesen. Er konnte es nicht sein. Er war ein Dichter der Tiefe und der Einsamkeit, des scharfen, gleichermaßen verletzenden wie heilenden Einstiches. Ein mit dem Abgrund sympathisierender. Darin, in diesem Hang zum Abgrund, war er ganz deutsch und romantisch, herkommend aus der Ahnenschaft Schopenhauers, Richard Wagners und Nietzsches. Aber dieses preußische und protestantische Element der väterlichen Linie verband sich bei ihm auf eine zugleich reizvolle und schmerzliche Weise mit dem Erbe der Mutter, die eine Calvinistin aus der französischen Schweiz war. Benn ist nicht ohne Frankreich zu denken, nicht ohne die glanzvolle Beherrschung der Form, die Brillanz und Artistik, die Kälte und intellektuelle Zucht, die jenseits des Rheines noch heute so faszinierende Geister wie Valéry und Gide, Sartre und Camus hervorgebracht hat. Seine einmalige Konstellation heißt Berlin und Paris zugleich. Das Ergebnis konnte nur Literatur europäischer Thematik sein. Dichtung, die das Herz unseres alten Kontinentes entblößt, die seine Krankheitsherde kalt, nackt und mit einer heilenden Helligkeit diagnostiziert.